haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, Hopfen und Malz. Ich saß in meinem Büro und schaute einer Spinne zu, die langsam über den Schreibtisch kroch. Ich begrüßte meinen neuen Untermieter mit einem kräftigen Schlag auf die Schulter. Die Spinne legte sich flach und ich holte einen Waschlappen, um den Schreibtisch zu säubern. Der Säuberungsaktion fiel auch noch ein Sandwich zum Opfer, das da seit einigen Tagen nutzlos herumlag. Dann klopfte es. Sie war ziemlich groß und hatte kleine Augen und einen Mund, der mich an Werbespots für Pralines erinnerte. Guten Tag. Ich heiße Rita Morell und bei mir ist eingebrochen worden. Freut mich. Ich hoffe, dass Sie gut versichert sind. Es gibt Dinge, die kann man nicht versichern. Da haben Sie auch wieder recht. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen ganz normalen Einbruchdiebstahl handelt. Ich habe da so meine Zweifel. Unsere ganze Kultur ist auf Zweifeln aufgebaut. Und auch unser eins profitiert vom großen Zweifeln. Also zweifeln Sie ruhig. Solange Sie nicht an meinen Fähigkeiten zweifeln, werden wir uns bestens verstehen. Mein Ex-Mann hat sie mir empfohlen. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer bei mir eingebrochen hat. Da wären wir wieder mal beim berühmten Maloney-Triumvirat. Wieso? Sind Sie zu dritt? Nein, das Maloney-Triumvirat ist eine kombinierte Fragestellung. Und wie lautet diese Frage? Wo, wie, wann? Was? Wieso? Warum wieso? Ach, so kommen wir nicht weiter. Also, A. Wo wurde eingebrochen? In meine Wohnung. Und wie? Das Fenster wurde eingeschlagen. Parterrewohnung? Ja. Und wann geschah der Einbruch? Vorgestern. Hat die Polizei irgendwelche Spuren oder Fingerabdrücke sicherstellen können? Nein. Und was wurde gestohlen? Bargeld, Schmuck. Das Übliche also? Eben nicht. Ich habe erst einige Stunden später bemerkt, dass auch eine Diskette verschwunden ist. Interessant. Was für Musik war denn auf dieser Diskette? Wie bitte? Auf einer Diskette sind Daten. Ah ja, das sind doch die Dinger, mit denen dieser Larry gespielt wird. Und Ihnen wurde also ein Larry geklaut? Nein. Auf der Diskette war ein Gutachten. Praktisch fertig, aber noch nicht ausgedruckt und auch nicht gesichert. Sie haben ein Gutachten geschrieben? Ja. Ich bin eine international anerkannte Sexualwissenschaftlerin. Ach du meine Güte. Darf ich Sie mal was fragen? Sie fragen ja schon, seit ich hier bin. Tja, das gehört nun mal zu diesem meinem Berufe. Mich würde interessieren, ob Sie das alles selber auch ausprobieren, diese Stellungen und Positionen und wie die alle heißen. Nun, der Selbstversuch ist noch immer eine anerkannte wissenschaftliche Untersuchungsmethode. Langsam begann mich die Frau zu interessieren. Rein beruflich, versteht sich. Schließlich möchte auch unser Eins ab und zu wieder einmal eine andere Position erklimmen. Ich wartete gespannt, doch Rita Morell schwieg. Dann begann sie von ihrem Gutachten zu schwärmen. Es ist die erste umfassende Untersuchung über die Frage, ob Bier impotent macht. Interessant. Und? Macht es? Darüber möchte ich noch nicht sprechen. Das Gutachten wird erst in einem Monat veröffentlicht. Das heißt, wenn es bis dann wieder auftaucht. Sie verstehen? Und Sie glauben, die Täter haben es vor allem auf dieses Gutachten abgesehen? Es gibt sicherlich Kreise, die sich vor dem Resultat dieser Untersuchung fürchten. Dreimal dürfen Sie raten, welche Kreise ich meine. Verstehe. Haben Sie sonst noch eine Frage? Ja, gibt es in diesem Zusammenhang vielleicht auch Untersuchungen über Whisky? Wieso? Haben Sie etwa Erektionsprobleme? Ich schaute auf die alte Standuhr und machte einen geschäftigen Eindruck. Rita Morell lächelte herausfordernd. Ich wusste nicht, ob sie gerade einen Selbstversuch ins Auge fasste. Ich wusste nur, dass ich den Fall übernehmen würde. Sie ging und ich machte mich kurz darauf auf den Weg in die Direktionsetage einer bekannten Brauerei. Was führt Sie zu mir, Herr Maloney? Nun, es geht um eine kleine Wette. Ein Freund von mir behauptet nämlich, dass Bier impotent mache. Sind Sie von der Presse? Nein, ich bin ganz privat. Wissen Sie, seit diese Sextante angekündigt hat, dass sie ein Gutachten für die Gesundheitsbehörde macht, ist bei uns der Teufel los. Die Damen und Herren Journalisten rennen uns die Bude ein. Ich sag bloß immer, sehen Sie mich an. Sehe ich etwa aus wie ein impotenter Biertrinker? Sie fürchten sich also vor diesem Gutachten? Blödsinn. Heute weiß doch jedes Kind, dass zu viel Saufen die Leber kaputt macht und die Gehirnzellen zerstört. Bei dem Gutachten geht es doch nur darum, Steuergelder zum Fenster hinauszuschmeißen. und dieser Sexried dazu, noch mehr Popularität zu verhelfen. Wenn Sie mich fragen, ist das Ganze ein gigantischer Leerlauf. Möchten Sie vielleicht ein Bier trinken? Danke, aber ich muss noch arbeiten und dazu benötige ich einen Whisky. Oh, jeden das Seine, sag ich immer. Mir persönlich ist es egal, wie viel Bier in diesem Land getrunken wird. Wir fabrizieren auch Mineralwasser. Nur mit Whisky kann ich leider nicht dienen. Ich ließ den gestressten Manager in seiner Brauerei zurück und überlegte mir, was ich als Nächstes tun sollte. Ich schnappte mir ein Taxi und fuhr zu einer Bar. Im Taxi lief das Radio. Wie wir soeben erfahren haben, wurde die bekannte Sexualwissenschaftlerin Rita Morell bei einem Attentat verletzt. Bei einem Empfang im Hotel Metropolis explodierte eine ferngezündete 500 Gramm schwere Tischbombe. Rita Morell wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Wir machen nun weiter mit Musik. Ich trank zwei Whiskys und machte mich dann auf den Weg ins Spital. Frau Morell lag in einem hübschen Zimmer mit Seesicht. Sie war nicht allein. Ein Mann saß anteilnehmend an ihrem Bett. Sie beachtete ihn nicht mehr, als sie mein strahlendes Wesen erblickte. Hallo, Maloney. Wie Sie sehen, war alles nur halb so wild. Das freut mich. Ich wünsche allen meinen Klienten ein langes Leben. Vor allem dann, wenn sie mir keinen Vorschuss gegeben haben. Schon passiert, Maloney. Der Scheck ist unterwegs. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Ich verfolge da eine Spur, muss mich aber noch etwas genauer in die Materie einarbeiten. Glauben Sie, dass der Anschlag eine Warnung war? Aber sicher. Welcher Idiot käme schon auf die Idee, mit einer Tischbombe ein ernst gemeintes Attentat zu verüben? Wollen Sie sich nicht ein wenig zu mir setzen? Aber Rita... Ach so, darf ich vorstellen, Harry Morell, mein Ex-Mann. So, war das auch so eine Art Selbstversuch? Ja, aber ein missglückter. Aber Rita... Nachzulesen im Buch Die Bettflasche, Männer mit Trauring. Aber Rita... Vielleicht ist es besser, wenn ich später noch einmal komme. Nein, bleiben Sie nur. Mein Ex-Mann wollte sowieso gerade gehen. Aber Rita... Scheint mir ein Fall von Zwangsneurose zu sein. Haben Sie den Brauereibossen schon auf die Finger geklopft? Ja, einem... Aber der gab sich sehr gelassen. Nur nicht locker lassen. Ich bin sicher, dass die dahinter stecken. Ich ließ die beiden stehen. Der Ex-Mann hauchte noch einige Male sein Aber Rita und dann schlich auch er von dannen. Er folgte mir aus dem Spital und sprach mich auf der Straße an. Könnten Sie nicht vielleicht ein gutes Wort bei ihr einlegen für mich? Was denn? Ihr Vokabular ist doch tatsächlich größer, als ich zuerst dachte. Möchten Sie denn nochmals zum Bestseller Ihrer Frau werden? Sie ist so ungeduldig und sie möchte ständig in den Schlagzeilen stehen. Sie ist richtig, wie soll ich sagen, publicity geil. Naja, irgendeine Befriedigung muss der Mensch schließlich haben. Es stimmt nicht, was in dem Buch steht. Wir waren sehr, sehr glücklich. Nur diese ständige Suche nach Publizität, ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Und da haben Sie Ihrer Ex-Frau die Diskette geklaut und eine Tischbombe gezündet, um sie von ihrem Erfolgstrepp runterzuholen. Aber, Herr Maloney... Sie möchten doch Ihre Frau zurückgewinnen. Und dazu ist Ihnen jedes Mittel recht. Aber, Herr Maloney... Geben Sie es zu. Aber, Herr Maloney... Er wiederholte noch einige Male meinen Namen und begann dann zu weinen. Ich reichte ihm ein Taschentuch und ließ ihn stehen. Er war einer von der Sorte, die sich nicht einmal vorstellen konnten, dass man sie irgendeines Verbrechens beschuldigen könnte. Ich ging zurück ins Büro und ging unterwegs noch einkaufen. Ein Mann erwartete mich. Ich öffnete, ließ ihn herein und stellte die Flaschen auf den Schreibtisch. Mein Name ist Tuborg. Sieh an. Sie wollte ich mir gerade genehmigen. Wie bitte? Hier, Tuborg, Budweiser, Wittekopp, Heineken, Feldschlösschen, Kalander, Löwenbräu, Tell... Und wie die Dinger alle heißen. Ich wollte bloß fragen, ob ich Ihre Wohnung übernehmen kann, falls Ihnen etwas zustößt. Wieso sollte mir was zustoßen? Statistisch gesehen sterben viel mehr Sekretärinnen als Privatdetektive. Es ist bloß, ich bin seit 5 Jahren auf Wohnungssuche und da möchte ich mich einfach frühzeitig genug anmelden. Wissen Sie was, guter Mann, bleiben Sie einfach hier sitzen. Ich muss mich jetzt nämlich in einen komplizierten Fall hineinarbeiten und ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Ich öffnete alle Flaschen und begann dann, abwechslungsweise zu trinken. Es schmeckte grauenhaft. Unser Eins kann sich leider die Fälle nicht immer aussuchen, aber so hart hatte es mich schon lange nicht mehr getroffen. Ich sah Herrn Tuborg beim Trinken in die Augen und zitterte um Haus und Leber. soll ich vielleicht schon mal ein Transportunternehmen verständigen? Nur mal ganz sachte, guter Mann. Noch bin ich, nüchtern betrachtet, erst ein wenig besoffen. Meloni am Apparat? Hier ist Rita Morell. Ich wollte Ihnen bloß mitteilen, dass Sie den Fall abschließen können. Was denn? Dann war ja meine ganze Arbeit umsonst. Ich riskiere mein Leben und Sie blasen die ganze Übung einfach ab. Das können Sie doch nicht tun. Nein, das darf sie nicht. Sie halten den Mund, Sie Leichenfledderer. Wie bitte? Ist denn das Gutachten wieder aufgetaucht? Ja, ich... Was soll denn das? Sind Sie übergeschnappt? Lassen Sie... Hallo! Was soll denn das? Da soll mal einer draus schlau werden. Zuerst will sie, dass ich den Fall zu den Akten lege und dann fallen Schüsse. Können Sie mir vielleicht die Adresse der Dame mitteilen? Ich nehme an, dass diese Wohnung frei geworden ist. Ich ließ all die Flaschen in meinem Büro stehen und machte mich auf zur Wohnung meiner Klientin. Herr Tuborg, der Mann auf Wohnungssuche, folgte mir beharrlich. Rita Morell wohnte in einer der besseren Gegenden der Stadt in einer riesigen Vierzimmerwohnung. Ich läutete und klopfte und wartete. Dann drückte ich die Türfalle. Die Tür war offen. Ich ging hinein, Tuborg folgte mir. Ich glaube nicht, dass ich mir diese Wohnung leisten kann. Und ich glaube nicht, dass diese Wohnung zu haben ist, guter Mann. Wieso? Sehen Sie hier etwa eine Leiche? Da. Wo? Da hinten. Das ist... Was denn, was denn? Ich sehe bloß ein Schmine. Ist es nicht wunderschön? So eine Wohnung habe ich mir immer schon gewünscht. Der Mann begann zu schluchzen. Es gelang mir nur mit Mühe, ihn daran zu hindern, alles anzufassen. Mit Tränen in den Augen inspizierte er die Wohnung. Ich suchte nach Spuren. In der Wand und im Parkettboden fand ich zwei Einschusslöcher. Aber es waren keine Blutspuren zu sehen. Dafür lag auf dem Schreibtisch eine Diskette. Fantastisch! Bad und WC getrennt. Nun machen Sie mal eine Pause. Können Sie mit Disketten umgehen? Aber sicher. Er schaltete den Computer an und schob die Diskette ein. Es dauerte ein paar Sekunden und dann erschien das Gutachten auf dem Bildschirm. Er drückte ein wenig auf der Tastatur herum, bis die letzten Zeilen des Gutachtens erschienen. Kann es zweifelsfrei als erwiesen gelten, dass selbst die Einnahme von kleinen Mengen von Bier über einen längeren Zeitraum zu größeren Potenzproblemen führt? Blödsinn! Impotenz ist meistens ein psychisches Problem. Ich bin davon überzeugt, dass die akute Wohnungsnot zu viel größeren Potenzproblemen führt als das Biersaufen. Das war es also. Verständlich, dass diese Schlussfolgerung des Gutachtens gewissen Leuten nicht in den Kram passte. Weshalb aber war Rita Morell verschwunden? Und weshalb wurde vor wenigen Minuten in dieser Wohnung geschossen? Ich warf den Mann raus und wischte mit einem Taschentuch noch einmal ein wenig in der Wohnung herum. Dann warf ich das Taschentuch in den Abfalleimer. Dort lag eine Flasche Wein. An ihrem Hals war ein wenig Blut. Ich nahm die Flasche und die Diskette mit und ging zurück in mein Büro. Rita Morells Ex-Mann erwartete mich. Rita ist verschwunden. Ich weiß, ich weiß. Aber Rita... Nun beginnen Sie nicht auch noch zu heulen. Manchmal sehne ich mich nach den guten alten Zeiten zurück, in der Männer nicht heulten und Frauen nicht einfach verschwanden. Hat Ihre Frau ab und zu Wein getrunken? Rita? Nein, Rita trinkt nur Champagner. So, so. Und wie kommt dann diese Flasche in den Abfalleimer Ihrer Frau? Ach, die. Wissen Sie, das war vor ein paar Wochen. Da kam irgend so ein Weinbauer und schenkte Rita die Flasche und wünschte ihr alles Gute für das Gutachten. Ich war gerade bei ihr, weil ich noch meine beiden Meerschweinchen abholen wollte. Ich ließ den Ex-Ehemann in meinem Büro zurück und machte mich auf die Socken. Der Name des Weingutes stand auf der Etikette. Es dauerte 2 Stunden, bis ich bei ihm war. Er war ein älterer Mann mit grauen Schläfen und einem schleppenden Gang, der mich ein wenig an ein fußkrankes Dromedar erinnerte. Sie interessieren sich für meinen Wein? Ja, ich möchte nämlich ein paar 100 Flaschen kaufen und dann einlagern. Soll ein Geschenk für meine Urenkel werden. Da sind Sie bei mir genau richtig. Möchten Sie vielleicht degustieren? Ich ahnte Schlimmes. Dieser Fall nahm immer neue, noch grauenhaftere Dimensionen an. Der Weinbauer führte mich in den Keller, der voll war mit großen Fässern. Er drückte mir ein Glas in die Hand und zapfte ein wenig von dem Saft ab. Ich nippte heroisch an dem Glas. Ganz langsam. Das Buki muss sich im Gaumen langsam entfalten. Das schmeckt ja grauenhaft. Haben Sie nicht vielleicht einen kleinen Whisky zum Nachspülen? Sie Barbar! Whisky, Bier. Diese Welt kommt geschmacklich total auf den Hund. Wir leben inmitten einer neuen Weltverschwörung. Bald wird auch der ganze Ostblock in Bier und Whisky ersaufen. Wo bleibt denn da die Kultur? Die Kultur möchte wohl aus dem Fass. Wie bitte? Da klopft doch jemand. Das wird doch nicht der Weingeist sein. Also ich höre nichts. Wenn Sie nicht sofort dieses Fass hinter uns öffnen, werde ich mich ab sofort als Werbeträger für sämtliche Biersorten zur Verfügung stellen. Nein, tun Sie das nicht. Ich mache alles, was Sie wollen. Der alte Weinbauer begann zu zittern und öffnete das Fass. Rita Morell entstieg demselbigen. Sie roch nach dem neuesten Jahrgang und war dennoch ein wenig gealtert. Ich half ihr ein wenig auf die Beine, die ständig ein wenig einknickten. Ich wusste, dass Sie kommen würden, um mich zu retten, Maloney. Dieser Kerl hat mich entführt. Das war ein kultureller Akt. Er hatte jemanden beauftragt, um bei mir einzubrechen und die Diskette zu klauen. Dann tauchte er plötzlich auf und zwang mich, das Gutachten umzuschreiben. Als ich ihm sagte, dass ich Sie angeheuert hätte, zwang er mich unter Waffengewalt, Sie anzurufen. Dann lösten sich plötzlich zwei Schüsse. Und dann hat er Sie entführt. Er hätte sie so lange eingelagert, bis das gefälschte Gutachten publiziert worden wäre und die ganze Welt gewusst hätte, dass Bier trinken impotent macht. Ich wollte doch bloß, dass die Menschen wieder mehr Wein trinken. Ich ließ den alten Weinbauern stehen und ging mit Rita Morell in eine Bar. Es war höchste Zeit für einen Whisky. Sie roch noch immer nach Wein. Trinken Sie immer so viel? Nur wenn ich wach bin. Wie ist das nun? Macht Bier impotent oder nicht? Das lässt sich nicht schlüssig beweisen. Es gibt zwar impotente Biertrinker, es gibt aber auch impotente Milchtrinker und es gibt natürlich auch impotente Whiskytrinker. Wie wär's mit einer Versuchsanordnung bei Ihnen zu Hause? Ich hoffe nur, dass daraus keine Fallstudie wird. Wir tranken noch ein wenig und machten uns dann auf den Weg. Ihre Wohnung war noch immer groß und schön. Die folgenden Stunden entschädigten mich für die gewaltigen Anstrengungen, die mir bei diesem Fall abverlangt wurden. Bis heute hat Rita Morell kein Buch über mich geschrieben. Ich rätsle noch immer darüber, ob dies ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.